fress so viel Chinesisch, Chiclet, Kekse, bis in einem von ihnen stehen, dass was? Ich der Job bin und den sich völlig alles. Ja, klar, okay? Schwester, Schwester, ich bin auf all deinen Weg. Wer nehme ich an dir kleben? Auf Wolken schweben, um mein Leben geht dich einzutauschen, dass du und ich ein bisschen brauschen. Im Dunkeln ist gut munkeln, als ein Hund mit dir als Lauschen ist so, glaube ich, drückt dir nicht. Komm, ich wollte mal reden, nicht schade, sie ist nicht der Job, denn ich sag das ehrlich mal, um den Tag bei dir zu sein. Nee, du willst doch die Nacht. Man kennt sich schlaflos in Rödelheim. Du hast rein für mich geschrieben. Für wen denn sonst bin ich den Feim? Dass alle Frauen schweigen, doch uns zeigen, uns beneiden, bleiben wir doch. Für immer, ich schon die ganze Zeit bereit. Ich bin bereit, für zwei, denn sonst kann ich nicht so weit. Du bleibst bei mir, wir sind die Gruppe bei Richard Gere, Michael Jackson, schenk ich dir Bommel zu den Fanta. Zusammen warmen wir uns auf. Wissen, Baby, ich möchte dein Badewasser saufen. Ah, Junge, aber du, gib mal Ruhe und check den Clou. Du laberst voll die Kacke. Domina, keine ist wie du. Du bist zum Scheiden, bist du eigentlich ziemlich heidi. Und trotzdem aus der Mode wie ein Hippie-Rival. Ohne Zweifel kickst du mächtiger Neck, krassen Tank. Ey, du bist scharf wie ne Fleck. Du kannst mich lecken wie mein Ex. Chabu checkst kein Gewinn, nimm es hin. Warum fangen ihr jetzt an? Weil ich Mädchen bin, wie Kassin. Und ne 74 Staaten oder Ländern für mich bekannt sein. Und trotzdem nicht dran ändern, dass wir schändern. Und labern uns tausendmal berühren, um am tausend und mehr. Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind eine Viertelstunde ausschließlich im Radio zu hören. Das WDR Fernsehen schaltet sich um 1:15 dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Kellergeschichten. Ja, das ist ein Thema, Kellergeschichten. Ich möchte von euch erfahren, was ihr so alle schon in Kellern erlebt habt. Schlimme Sachen, schöne Sachen, schaurige Sachen, erotische Sachen, was auch immer. Angst, euch Angst machende Sachen. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Was ist in euren Kellern schon alles so passiert? Was habt ihr in Kellern erlebt? Freddy ist der Erste und er ist 35. Ja, guten Morgen an alle, die da draußen sind. Ja, das ist doch schon mal ein netter Einstieg. Ja, ich habe dich nämlich beim hier Herrn Schmidt gesehen. Sag bloß. Ja, und hier, deine Schuhe haben mir gefallen. Ich weiß zwar noch nicht, wie du jetzt aussiehst, weil der Fernsehen später zuschaut. Diese Schuhe habe ich auch an im Moment. Ja, ja. Na gut. Aber wir wollen nicht über meine Schuhe reden, sondern über den Keller. Nee, ja. Wir haben als Kinder ein schlechtes Erlebnis gehabt. Aha. Wir wurden nämlich dann bestraft. Oh ja. Wenn wir nicht gehört haben, mussten wir in den Keller gehen und Kartoffeln entkeimen, falls das noch einer kennt. Ich kenne das. Sag ich dir. Und es hat uns immer wieder getroffen, nicht? Wir hätten lieber einen auf den Hintern gekriegt, sage ich mal. Dann saßt ihr Kinder im Keller, aber immerhin war das Licht an, ne? Ja, Licht das Licht war schon an, aber das war ja kein normaler Keller, das war ein alter Gewölbekeller. Mhm. Zu wie vielen Kindern saßt ihr da? Wir sind vier gewesen. Und die vier waren dann alle gemeinsam unten? Na, meistens waren zwei unten. Zwei haben sich immer gestritten. Ging ja noch. Schlimmer wäre es ja gewesen, wenn du alleine unten gewesen wärst. Naja, aber ich sag mal, damals hatte man auch noch Angst vor Spinnen und Schnecken und was da so rumkrochte, nicht? Und dann haben wir uns immer den Kopf zerbrochen. Auwei, wie kommen wir aus der Geschichte wieder raus? Nicht? Mhm. Kartoffeln entkeimen und die ganze Viecher dort. Ja. Und seid ihr aus der Geschichte irgendwie rausgekommen? Ja, wir mussten durchhalten. Eine Viertelstunde war mindestens Strafe. Ja, das geht ja noch. Ja, ich habe einen Fall, den muss ich erzählen, in meiner Familie erlebt. Da war das Mädel unartig. Die war damals, weiß ich, 5, 6, 7 Jahre. Und dann wurde diese Verwandte von mir, von ihrer Mama, eine ganze Stunde im dunklen Keller eingesperrt. Aua, aua. Das ist schlimm. Da habe ich mir gedacht, du liebes, armes Mädel. Ja, ja. Da ist das Kartoffelentkeimen ja noch harmlos gegen. Aber ich kann schon verstehen, dass einem das natürlich dann auch dennoch tief reingeht. Ja, ja, ja. Das Einzige eben, da unten war auch das Eingeweckte, nicht? Man hätte ja auch mal können so ein Glas aufmachen. Hat man denn vielleicht auch mal ein Glas aufgemacht? Ah ja, einmal. Das fiel aber nicht auf. Ja, das Glas dann gut verschwinden lassen unter die Kohlen. Ja, so Keller hatten wirklich was Faszinierendes. So Eingewecktes gab es bei uns auch immer. Ja, vor allem so diese Kellergewölbe, die sind ja ganz fantastisch. Mhm. Ich finde das heutzutage noch interessant. Ja. Damals war es schaurig, heute juckt es mich, dort nochmal hinzugehen. Ja. Das Haus steht nämlich jetzt leer. Ja. Und dort ist damals waren dort so Stadtgänge von Haus zu Haus. Aha. Wohin das wohl gehen mag, frage ich mich heute. Wie spannend, also unterirdische Gänge. Das Haus, die Gänge sind zugemauert. Mhm. Und jetzt überlege ich, das Haus steht leer, ob ich da nicht mal rübergehe und mal die Wände durchklopp und mal guck, ob man da noch alte Schätze oder irgendwas findet von früher. Da kommt der kleine Junge wieder in dir hoch. Da ne? kommt wieder ein bisschen Kindheit vor. Ja, ne? Das ist so ein bisschen Abenteuer. Das ist toll. Richtig interessant dort. Ja, also deine Erinnerungen an den Keller waren oder sind das... Waren nicht gut, aber jetzt eigentlich locken sie eigentlich ja. nicht. Geh doch mal in diese Gewölbe, vielleicht entdeckst du da wirklich ganz spannend. Obwohl, sei vorsichtig mit dem Abschlagen, ja, nachher stürzt Mutter, da noch irgendwas ein. Ich da immer eine Hose, geh da bloß nicht alleine rein und so, nicht? Ja. Da suche ich eigentlich noch jemanden, der mitexperimentiert. Vielleicht. Also Bergleuchte und dann... Wenn sich jemand meldet, der gerne mit Freddy 35 Jahre mal in alte Kellergewölbe gehen will, um die zu erkunden, kann er sich bei uns hier melden. Ja, ist aber ein Ende weg, nicht? In Mecklenburg. Ja, ist doch noch interessanter und romantischer. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich muss sagen, also eine Top-Sendung, nicht? Und macht weiter. Und ich bedauere bloß immer, dass der Fernseher immer verspätet. Ja. Und die sind auch so knallhart, die schalten Punkt 2 Uhr um. Ja, so sind die Kollegen vom Fernsehen. Da gibt's nicht. Ich freue mich sehr, dass wir so sehr oft und viel gehört werden, auch in den neuen Bundesländern. Ja, das muss ich sagen. Also wir sind knallharte Fans, nicht? Das höre ich gerne. Hier oben gibt's die auch. Ich bin ja so gern auf Rügen und im Darß. Mhm. Und das merke ich, wenn ich da so Urlaub mache, dass die Leute mich ansprechen. Na, vielleicht sagt dir Plau am See was. Na klar. Ja, na dann klar. Komm doch mal mit im Keller. Gut, ich rufe dich an. Ja, das wäre nett. Tschüss, nicht? Freddy. Also tschüss und ich bin gespannt, wie du ausschaust. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Kellergeschichten heißt unser Thema heute Nacht und jetzt bin ich verbunden mit Marianne. Marianne ist 65 Jahre alt. Wow. Ja. Marianne. Da ist sie. Ja, und wie sie da ist, ne? Ja, genau. Was? Sie hat also mitgehört. Ja. Ich habe dich also auch bei Haralds gesehen. Ihr guckt ja alle nur Fernsehen ständig, oder? Nee. Heute nur, weil ich Schmerzen habe und salben muss und so, ja. Aber was mich wurmt und was mich umtriebig macht, ist eben also, dass wir alten Zeitzeugen so an den Rand gedrückt werden und nichts mehr zu sagen haben. Und wir haben noch eine Menge zu sagen und sehr Warnendes und sehr Gutes und aber auch Lustiges. Mhm. Aber ich habe jetzt eine sehr schlechte Kellergeschichte zu erzählen. Nämlich meine Mutter, also getrennt von meinem Vater seit 41 etwa, ist auf Bitten meines Vaters, ist meine Mutter mit uns drei Kindern von Berlin wieder nach Dresden in unsere damals alte Wohnung gezogen. Mhm. Ich bin Berlinerin. Nur weil mein Vater eben bei der Eisenbahn war, sind wir da nach Dresden, hat sie uns da noch irgendwie nach Dresden verschlagen. Und nach der Scheidung ist Mutter mit uns da ausgezogen und dann hat uns Vater zurückgeholt. Der war bei der Front und hat gesagt, die Wohnung steht noch leer. Geh doch mit den Kindern dahin, da fallen keine Bomben. Denn Dresden war 1944 immer noch Lazarettstadt. Dresden war fast unzerstört. Ja. Das war eine traumhaft schöne Stadt bis 1944. Meine Lieblingsstadt, ich lieb die heiß und innig. Mhm. Und jedenfalls, um es kurz zu machen, es war im Herbst 1944. Mhm. Die Dresdner Schulen wurden ja alle 1944 im Frühjahr evakuiert, weil man die Räume brauchte für Lazarette und Flüchtlingslager. Mein Bruder und mich hat es nach Löbau verschlagen. wir waren getrennt auch, war für uns traumatische Erlebnisse, also wirklich ganz schlimme Erlebnisse. Warst du denn bei der Bombardierung von Dresden dann dabei? Ja, später, aber das kommt jetzt noch, kommt jetzt. Die allererste Bombe, die jemals Dresden getroffen hat, die verschüttete uns. Das ist meine Kellergeschichte. Wir wohnten in der Altstadt von Dresden in der Wettinerstraße 33. Und das war der letzte Herbstferientag und wir sollten zurück am gleichen Tag nach Löbau gebracht werden von unserer Mutter. Mutter hatte also Marken gespart für ein Festessen. Und es stand schon auf dem Tisch. Rotkohl mit Roulade und es gab einen Pudding hinterher, Thüringer Klöße, Rotkohl und Roulade und einen Pudding hinterher und wir waren am Händewaschen und dann tönten die Alarmsirenen. Und es war eigentlich bis jetzt da immer nur so Probealarm. Also, ich glaube, die Dresdner haben das gar nicht so ernst genommen. Weil es so oft Alarm gab. Ne? Das sage ich, ich habe es live erlebt, wie wenig das ernst genommen wurde. Weißt du, warum ich so gut informiert bin darüber? Weil mein Papa dieses Inferno in Dresden auch miterlebt hat. Das habe ich ja auch noch. Das kommt später. Aber jetzt die Kellergeschichte. Jetzt direkt die Kellergeschichte. Meine Mutter sagte noch, Mensch, mir ist diesmal aber mulmig. Sonst haben wir das nie so ernst genommen. Wir sind dann oben geblieben. Klar, ne? Übung. So, wir nahmen das denn ernst? Aber diesmal sagte meine Mutter, nee, mir ist mulmig. Diesmal passiert was. Und dann seid ihr in den Keller gegangen? Wir nicht in unseren Hauskeller. Das wurde ja noch dramatischer. Unser Hauskeller, da hätte uns nichts passieren können. Wir sind, weil sie meinte, dass die Keller bei Butterbeck gegenüber, schräg gegenüber, neben ihrem Büro, viel sicherer seien als unsere, sind wir darüber gegangen. Und da hat sie uns erwischt. Und da seid ihr verschüttet worden in diesem Haus. In diesem Haus. Wie lange wart ihr verschüttet in dem Haus? Ich weiß es nicht. Es war unheimlich lange und es war immer unheimlicher und das Wasser stieg. Wie wir später gesehen haben, ist die erste Mine da runtergegangen. Aber Maja, du kannst es so ungefähr einschätzen. Wart ihr einen Tag in dem Keller verschüttet? Ein paar Stunden. Oder etwa eine Stunde. Ich weiß es nicht mehr. Ich will dich mal was fragen. Ich habe ja in der Verwandtschaft genügend Menschen, die auch dieses Grauen miterlebt haben. Für meine älteren Tanten war der Keller, ich weiß, da bin ich so mit aufgewachsen, immer assoziiert mit diesen schrecklichen Sachen. Ja, was entsetzlich ist. Ich habe ja auch hier in Berlin noch Bombenangriffe in Kellern erlebt. Also ich könnte stundenlang Kellergeschichten erzählen. Aber das war die schlimmste, weil da wären wir beinahe abgesoffen. Aber du hast es Gott sei Dank auch überlebt? Wir haben es überlebt. Wir sind in allerletzter Minute noch von außen. Wir Kinder saßen schon auf den Schultern von Erwachsenen. Und das Wasser stieg und stieg und stieg. Und gerade noch in letzter Minute kamen wir raus. Und dann haben wir gesehen, die erste Bombe ging genau in die Mitte. Also wenn ich das immer so höre, das ist unglaublich, dass man diesem General, der den Angriffsbefehl auf Dresden gegeben hat, dem englischen General auch noch ein Denkmal gestellt hat und die Queen das Denkmal Harris. Dieses war eine der ganz sinnlosesten Aktionen des Krieges, weil es strategisch völlig unwichtig war, sondern es war nur Morden und Zerstören. Jürgen, noch was. Ja? Jetzt eine Anmerkung, die 13. Februar haben wir auch noch mitgekriegt. Weil Mutter hat es mit irgendwelchen Tricks geschafft, noch Fahrkarten zu kriegen, uns aus Löwau rauszuholen, meinen Bruder und mich. Die kleine Schwester war irgendwo in Dresden-Neustadt, bei einer Kindergärtnerin in Orphut. Und sie hatte uns gerade so noch gekriegt. Und wir saßen in Löwau auf dem Bahnhof, wir wollten mit dem Mittagszug fahren. Und der fuhr an uns vorbei, der war voll beladen mit Flüchtlingen. Die hingen überall. Die saßen auf den Dächern, die hingen an den Puffern. Der fuhr durch, der hielt gar nicht. Wir mussten dann um 18 Uhr mit dem, kam bei uns gerade noch in der Ölsardinenbüchse. Und dann sind wir genau ins Inferno reingefahren. So, Maja, jetzt mache ich hier mal einen Schnitt, weil wir sind ja eigentlich beim Thema Kellergeschichten. Und ich möchte gern noch viele andere Leute auch haben. Aber ich wollte noch auf etwas kommen, nämlich... Warum es mir so wichtig ist, mit dir zu sprechen, Jürgen? Weil wir werden so an die Ecke gedrängt und wir werden nicht gehört. Und das ist falsch. In dieser Sendung hier aber nicht. Du weißt, dass ich sehr gerne ältere Leute reinnehme. Aber vielleicht hilft diese Sendung dazu, andere Leute und jüngere Hörer, die jetzt vielleicht zuhören oder mit Sicherheit zuhören, mal darüber nachzudenken, dass man uns alte Leute, uns Zeitzeugen, mal doch besser und genauer und ernst gemeint dazuhören sollte. Mhm. Weil ich habe eine gleiche Erfahrung gemacht bei dem Golfkrieg mit meinen Kids in der Schule. Liebe Marianne, also dein Wort in Gottes Ohren. Bei mir rennst du da offene Türen ein, das weißt du. Ja. Und ich werde immer danach handeln und diese Sendung so machen, dass die alten Leute auch gut zu Wort kommen. Das ist nett von dir. Jetzt bedanke ich mich herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir, zu Wort gekommen zu sein. Und ich hoffe, sag schöne Grüße nach Berlin. Danke. In meine Lieblingsstadt, neben Köln. Ach so, nee, meine Lieblingsstadt ist Dresden. Also ich will raus aus Berlin, ich bin mitten im Umzug, ich will ins Umland, ich hasse die Stadt, also ich bin ein Landkind, ein Gartenkind. Liebe Marianne, alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Das war die Marianne. Und jetzt haben wir den Matthias und Matthias ist 24. Hallo, Matthias. Ja, hallo, Domian. Du hast auch eine Kellergeschichte. Ja, so halb. Also ich habe dich heute auch bei Schmidt gesehen, dass sie Bombenquote gehabt haben. Alle gucken Schmidt. Ja, und habe da weniger auf deine Schuhe geachtet und dann sehr zu meiner Freude festgestellt, dass du dich mal wieder über Big Brother auslässt. Ja. Da wollte ich dann erst zu dem Thema anrufen. Dann hörte ich, dass du sagtest Kellergeschichten. Und da ich jetzt seit 5 Jahren im dunklen Keller wohne. Du wohnst seit 5 Jahren im Dunkeln? Man könnte das optimal kombinieren. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir haben noch eine Minute, bis das Fernsehen zuschaut. Ja. Und wir beide plaudern jetzt eine Minute. Das machen wir jetzt ganz einfach mal über Big Brother. Ja, sehr schön. Und wenn die Fernsehzuschauer dabei sind, dann reden wir darüber, dass du in einem dunklen Keller wohnst. Ja. Ne, so machen wir das. Ich war ja heute ganz aufgeregt, als ich Christian kennengelernt habe. Ja, ich hab nur dich gesehen. Ich habe da gerade passend zugeschaut. Christian war vorher da. Und, wie war er? Nett, okay. Also ich fand ihn wirklich nett. Er war so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Ich finde das ja in den ganzen Talkshows, in der jetzt kommt sowieso wesentlich harmloser und ist, als er sich bei Big Brother gegeben hat. Mochtest du ihn denn auch bei Big Brother? Zuerst fand ich ihn richtig zum Kotzen, aber dann, wenn man ihn im Vergleich mit den Mädels da sah, wurde er natürlich immer sympathischer. Ja. Und hatte ja auch durchaus kabarettistische Fähigkeiten. Matthias, hast du denn heute Fernsehen geguckt heute Abend? Heute habe ich den ganzen Tag komplett verfolgt. Du weißt, was passiert ist, ne? Dass Marion wieder drin ist. Hanka und Marion werden sich bekriegen. Ja, Hanka wäre fast tot umgefallen. Hanka wäre fast tot umgefallen. Ich habe wirklich die Hände gerieben vor dem Fernseher, als ich das Gesicht gesehen habe von Hanka. War ja sowieso eine Menge los. Walter war am Heulen. Harry wollte nur über Schamhaare reden, war ja super heute. Und ich fand unseren Jörg so lächerlich, wie er da ausgezogen ist. Ja, ich bin kein Freund von Jörg, er ist mir zu weich und zu wabbelig. Und der ist ein Klischee. So, jetzt läuft der Vorspann. Ja. Und jetzt tun wir so gleich, als würde ich dich ganz frisch begrüßen. Ne? Das machen wir als Spielchen. Ich tue jetzt so, als hätte ich dich noch gar nicht gesprochen. Okay. Verarschen wir mal die Fernsehzuschauer. Jetzt ein paar Sekunden noch. Vorspann, blaues Bild. Mikro kommt runter. So, meine Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Kellergeschichten und ich möchte sehr gerne mit euch mich unterhalten über Dinge, die euch im Keller schon mal passiert sind. Schöne Sachen, traurige Sachen, schauderhafte Sachen, gruselige Sachen, vielleicht auch erotische Sachen, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, was ihr in einem Keller oder im Keller schon erlebt habt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, wir haben hier im Radio ja schon ein bisschen angefangen, der nächste Anrufer, der heißt Matthias und der Matthias ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mensch, dass ich mit dir nochmal reden kann. Ich sag's dir, ich freue mich auch, dass du jetzt da bist. Matthias, Kellergeschichten. Ja, also Kellergeschichten ist ja bei mir gar nicht so spektakulär. Also der Keller ist ja irgendwie auch ein Raum wie jeder andere und ich wohne jetzt seit 5 Jahren im dunklen Keller. Du wohnst in einem dunklen Keller? Ja. Wie in seinem Kellergeschoss oder richtig in einem Keller? Nee, in einem Keller. Also ich habe, das ist ein ganz normales Einfamilienhaus eigentlich, eben auch unterkellert und habe mir da einen größeren Raum gemietet. Ich bin Student und habe daher entsprechende finanzielle Möglichkeiten und es ist halt preiswert. Wie teuer ist denn der Keller, den du da gemietet hast? Der ist bei knapp 40 Quadratmetern 280 Mark warm. Günstig, ne? Das ist sehr günstig, ja. Aber nun haben doch Keller meistens haben es so an sich, dass es sehr dunkel ist, dass da nur so kleine Fensterchen sind. Ist das bei dir auch so? Ja, da ist so ein halber Lichtschacht, da stehen dann noch Pflanzen vor, also Tageslicht. Also ich habe es mal versucht, Efeu zu züchten und selbst das Du bist also ein Mann, der im Dunkeln lebt. Der in einer Gruft quasi lebt, ne? Der ohne Tageslicht. Der ohne, fast ohne Tageslicht lebt. Das heißt, du hast den ganzen Tag, auch bei schönstem Sommerlicht und Sonnenschein, musst du das elektrische Licht anmachen. Das stimmt, ja. Es ist ein Raum. Das ist ein Raum, genau. Und dann gibt es noch ein Bad oder eine Küche? Ein Bad, genau, das ist ein Flur runter. Das ist auch jetzt nicht als Wohnraum gebaut. Das war früher mal so ein Partykeller und jetzt. Aber wird man da auf die Dauer nicht depressiv drin? Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht. Also ich bin sehr gemütlich, gerade jetzt im Winter. Und ich habe es mir sehr schön eingerichtet und habe auch an elektrischem Licht einiges, so nette Spulensäule und Lichterketten und sowas. Wie lange lebst du hier schon da in dem dunklen Keller? Gut 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja. Ist das nicht komisch, wenn du Besuch bekommst? Reagieren die Leute da nicht doch ein bisschen erschrocken? Oder? Ja, wie du eben auch schon fragst, fragen einige, ob man da nicht depressiv wird. Mhm. Aber so gar nicht. Also ich sehe eigentlich mehr so die Vorteile des Ganzen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich wohne ganz oben und wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich über ganz Köln gucken und das genieße ich immer so sehr. Und die Vorstellung, ganz tief im Kellerloch zu sein, uah. Ich wohne jetzt nicht im Bergwerk. Nein, natürlich nicht, aber... Und im Sommer zum Beispiel ist es wunderbar, wenn es mal wieder extrem heiß ist, dann sagen alle, Mensch, könnte ich da auch im Keller wohnen. Wunderbar kühl bei mir. Ja, das kann ich verstehen. Ist es denn im Winter auch warm oder ist es auch eher feucht im Keller? Nein, überhaupt nicht. Das ist holzvertäfelt, eine Heizung habe ich auch. Das ist nicht so, dass ich hier wohne. Ist das ein Altbau? Das Haus ist vielleicht 25, 30 Jahre alt. Dann geht es so. Ja. Also wenn das so ein richtiger Altbau wäre, 100 Jahre alt, wäre es kompliziert, glaube ich, ne? Ja gut, das ging natürlich nicht. Nein, das ist schon sehr... Gibt es dann auch so Tage im Sommer, wo du den ganzen Tag eigentlich zu Hause in deiner Wohnung, sprich in deinem Keller, lebst? Ja, natürlich. Kaum, aber dann ist das doch wahrscheinlich ein großes Aufatmen, rauszukommen und dann nach oben zu gucken, die Sonne und den Himmel. Ja, ich gehe schon auch raus, ich habe einen Park nebenan. Aber jetzt, ich habe noch seit einem Jahr Examen und da muss man schon oft dann auch mal zu Hause bleiben. Ja. Was verrät uns das denn über die Psyche von Matthias, dass er in einem Kellerloch lebt? Ja, ich denke, da er seit 5 Jahren relativ unbeschadet überstanden hat, muss die Psyche halbwegs stabil sein. Was studierst du? Ich werde Grundschullehrer. Grundschullehrer, ja. Da kann ich jetzt keinen Zusammenhang herstellen. Grundschullehrer und... Ja, ist schwierig. Also du willst aber dann nach deinem Examen dann doch mal in eine normale Wohnung ziehen? Ja, natürlich, klar. Wohne ich im Keller, weil ich Keller an sich so bewundere oder vergöttere. Das hat sich einfach angeboten und das hat sich auch nicht als Nachteil herausgestellt. Gibt es da Ungeziefer? Begegnen die auch schon mal manchmal Ratten oder Asseln? Ich hatte mal eine Maus, die hat sich durch die Tür gefressen, aber ansonsten gibt es hier keine Ratten im Keller. Nein. Und die anderen, du bist der einzige Bewohner in dem Keller und die anderen Keller werden als Keller benutzt? Ja, genau. Und oben wohnt halt meine Vermieterin und darüber noch eine Familie, ganz normal. Mhm. Und im Keller bin ich der Einzige, ja. Ja. Ja, also Menschen, es gibt also auch Menschen, die im tiefen Keller leben. Und sich da sehr wohl fühlen. Und sich da sehr wohl fühlen. Und zwar seit 5 Jahren schon. Ja. Ne? Der Matthias. Ein paar mehr. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Matthias, tschüss. Tanja. Hey, wo ist sie hier? 19 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tanja. Kellergeschichten heißt das Thema. Was hast du im Keller schon erlebt? Ja, und zwar habe ich 95 meinen Freund kennengelernt, meinen damaligen. Mhm. Und der hat 2,5 Jahre ungefähr bei uns gewohnt. Und wir haben uns gestritten. Und dann ist er mit meinem Freund nach Kiel gezogen. Für ungefähr, sagen wir mal, 2,5 Monate. Du bist mit dem Freund nach Kiel gezogen? Nein, mein Bruder ist mit meinem damaligen Freund nach Kiel gezogen. Der Bruder, ich verstehe dich so schlecht, ja. Mhm. Und dann kam mein Bruder auf einmal wieder und dann sagte ich, wo ist denn der Martin, so hieß er, und dann meinte er, ja, der ist abgehauen und er wäre alleine wiedergekommen. Ja, und dann habe ich zwei Jahre nicht mehr von ihm gehört. Von dem ehemaligen Freund? Ja, ja, und dann auf einmal, da habe ich aber einen neuen Freund schon gehabt und der wohnte bei uns zur Zeit und auf einmal haben wir dann abends immer bemerkt, dass einer mitten in der Nacht ganz spät bei uns in das Haus reinging und dann in den Keller und wir hörten ja auch keinen Aufzug. Und sagt noch, falsch aus unserem Haus, dass er ein Fremder bei uns in das Haus geht und keiner aus unserem Haus kannte den. Hm. Dann habe ich zu meinem Freund gesagt, hör mal, da ist irgendein Fremder. Ich sage, wir legen uns mal abends auf die Lauer und guck mal so, wer das ist. Hm. Ja, und dann sind wir abends runtergegangen und dann standen wir unter der Treppe, weil wir so eine Treppe hatten. Und er kam dann gerade rein und dann wollte er aufschließen. Dann habe ich gesagt, was machst du denn hier? Dann meinte er so, ja, ich wohne hier. Ich sage, wie, du wohnst hier? Sagt er, ja, ich habe hier einen Schlüssel und alles. Ich sage, wo hast du das denn her? Also das war jetzt, du redest jetzt von deinem Ex-Freund. Ja. Der Ex-Freund war dann irgendwie aufgetaucht und in euren Keller irgendwo eingezogen. Ja, der wohnte bei uns. Wir haben so einen Fahrradraum. Mhm. Wie lange wohnte der schon da? Also Minimum vielleicht einen Monat, anderthalb. Das habt ihr nicht bemerkt? Nee, das haben wir erst bemerkt, als Leute aus unserem Haus uns angesprochen haben, dass immer ein Mann rein und raus geht und keiner kannte den. Und ja, wir hatten dann abends immer Geräusche gehört, Freundin. Wie lange, diese Leitung macht mich ganz jeck. Ich höre immer so ein Rauschen. Ganz kurz, dann brechen wir es ab. Wie lange hat er dann noch in dem Keller gewohnt? Ja, als wir es bemerkt haben, hat meine Mutter ihn rausgeschmissen. So muss es dann auch sein, ne? Jetzt muss ich dich leider rausschmeißen, Tanja, weil die Leitung wirklich mega schlecht ist. Aber die Geschichte ist ja so grob erzählt worden, ne? Alles Gute. Auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Ach, das sind diese Handys, diese Sausen und Brummen. Kellergeschichten, meine Lieben. Was habt ihr in einem Keller schon alles so erlebt? Habt ihr euch gegruselt? Habt ihr euch geekelt? Seid ihr vielleicht Zeuge eines Verbrechens geworden in einem Keller? Oder habt ihr etwas Dubioses gefunden? Habt ihr euch gegruselt in einem Keller? Gab es vielleicht auch eine erotische Geschichte schon mal im Keller? Also wenn ihr mir das erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Melanie ist jetzt dran. Hallo Melanie. Hallo. Du bist 15 Jahre alt. Genau. Und hast dich auch zum Thema Kellergeschichten gemeldet. Genau. Warum? Weil ich mein erstes Mal im Keller erlebt habe. Hey, wie romantisch, das erste Mal im Keller. Ja, der erste Sex im Keller. Ja, genau. Also romantisch war es gar nicht. Das glaube ich. Wie alt warst du da? Ja, auch 15 also. Ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Du bist also im Keller entjungfert worden. Genau. Kann man so sagen. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, also das ist jetzt ein Junge, der ist jetzt in meiner Klasse. Nur so vorher kannte ich ihn nicht so gut, weil wir ja in getrennten Kursen waren halt. Mhm. Und wir haben uns mal getroffen. Und dann, also wie Männer halt sind, wollte er halt nur das eine haben. So sind die Männer, schon mit 15. Ja. Mhm. Und er ist jetzt auch 15. Und dann sind wir halt in den Keller gegangen. Und dann hat das alles so angefangen, dass es schon so ein bisschen geknistert hat, auch bei mir, weil ich auch eigentlich so ein bisschen in ihn verknallt war. Und warum so. Seid ihr denn überhaupt in den Keller gegangen? Ja, ich meine, wir wussten nicht, wo wir anders hingehen sollten. Ach so, ihr seid schon mit dem Vorsatz da runtergegangen, da könnten wir uns jetzt ein bisschen näher mal beschnuppern. Ja, also eigentlich schon. Ach so, seid ihr denn in einen Privatkeller, also von deinen Eltern gegangen oder in so eine Waschküche oder was es da so gibt? Nee, also wir haben hier so eine Gemeinschaftswohnung, ein Gemeinschaftshaus besser gesagt. Mhm. Und dann haben wir so zwei Keller und in einem von den beiden Kellern waren wir dann. Mhm. Sind das auch so Keller, wo Eingemachtes steht und Kartoffeln und sowas alles? Ja. Olles Geröll und was im Keller so rumliegt, ne? Ja. So, jetzt wart ihr in diesem ollen Keller und dann? Ja, dann haben wir uns halt langsam ausgezogen und der Boden, der war ziemlich kalt, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, wo legt man sich da hin? Ja, auf dem kalten Boden halt. Auf dem kalten Boden, ja, das ist nur nicht so ganz schön. Ne, war ja auch nicht schön. Dann auch noch so, also ich weiß nicht, ob das jetzt genau schön war oder nicht schön war, sondern es war so zweideutig. Mhm. Und zwar das. So der Reiz, dass jemand reinkommen könnte, von den Nachbarn oder meine Eltern oder so. Ach so. Hat dich das ein bisschen interessiert oder hat dich das ein bisschen aufgeregt auch, dass da jemand reinkommen könnte? Oder ein bisschen? Ja, beides. Beides. Also Angst. Einerseits hat es mir Angst eingejagt, andererseits war es so voll der Kick. Also. So, dann habt ihr beide richtig euer erstes Mal erlebt? Ja, also er jetzt nicht, ne, aber ich. Was, er nicht? Nee. Wie, er nicht? Ja, also er hat schon mit mehreren gemacht. Ach so, meinst du das? Ja, ja. Ja. Aber für dich war es das erste Mal dann im Keller. Da hast du zum ersten Mal die Liebe, diese Sexualität erfahren. Wie lange dauerte das denn alles? Habt ihr das Licht ausgemacht oder angelassen? Ja, das war ja stockdunkel. Es war stockfinster. Ja. Warum habt ihr nicht so ein Lämpchen angelassen? Ja, weil das dann zu unromantisch gewesen wäre. Aber das hat mir auch noch ein bisschen Angst eingejagt, dass es halt zu dunkel war, weil ich ihn ja auch nicht mehr gesehen habe. Es war ganz stockfinster, so wie in der Dunkelkammer. Ja. Ja. Und dann auf dem kalten Boden vom Keller. Genau. Wo ja auch die ein oder anderen Krabbeltiere vorzufinden sind, ne? Ja, zum Glück habe ich keinen von denen gesehen, aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, weggerannt. Wie lange dauerte die ganze Aktion? Also wir waren, glaube ich, 1,5 Stunden jetzt ganz insgesamt in dem Keller. Immerhin, ne? Ja, doch, also. Immerhin. Nur jetzt das Verhältnis zu ihm halt nicht mehr so gut. Ach, danach. Es gab dann nicht ein weiteres Mal vielleicht in einem Bett oder auf einer Couch oder irgendwo, wo es ein bisschen netter ist. Das gab es noch nicht. Also für ihn war es anscheinend nur so einmal und jetzt kennt er mich nicht mehr. So einer ist das. Ja. Hast du jetzt Wut auf ihn? Ja, eigentlich schon. Ich meine, wir sind jetzt zusammen in einer Klasse. Mhm. Und Also der ignoriert mich total. Mhm. Und erzählt auch ziemlich viel über diesen Abend oder über diese Nacht aus. Mhm. Die schlechte Sachen über dich auch? Ich glaube nicht, dass irgendwas daran schlecht war. Ich hoffe es zumindest, aber meine so eher übertreibt ziemlich viel. Mhm. Ja, sei das, lass das eine Warnung für dich sein, ne? Dass, ja, auf jeden Fall. Manche Jungs es wirklich nur darauf anlegen, zack, zack, zack, ne? Und ab die Post, das war's dann, ne? Ja. Hm. Aber dennoch, man muss ja immer das Gute sehen an Geschichten. Das ist ja schon eine sehr skurrile Geschichte, ne? Wenn du mal eine alte Frau von 85 Jahren bist und du das deinen Urenkeln erzählst, werden die alle lachen. Ne? Da kann dir sein, so in 70 Jahren, wenn du das erzählst. Melanie, das war deine Kellergeschichte. Genau, das war meine Kellergeschichte. Ja, ich danke für deinen Anruf. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Valentina. Ja, hallo. Valentina, guten Morgen. 29 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Valentina, was hast du im Keller schon erlebt? Ja, ich bin am 21. September 71 geboren. Mhm. Und ich war sehr, sehr krank. Mhm. Und die Ärzte haben meine Eltern gesagt, also ich werde nicht mehr überleben. Du wirst nicht überleben? Also ich konnte nicht mehr. So, und entschuldige für die Sprache. Mhm. Und woher kommst du? Was, was ist deine, was ist deine Landessprache? Woher kommst du? Ich komme aus Rumänien. Aus Rumänien, ja. Mhm. Ja, und naja, nach dauert da so 2-3 Wochen und muss immer meine Mutti nach einmal oder zweimal in die Woche mich im Krankenhaus. Mhm. So, und die Ärzte haben gesagt, ist schlimm. Ich muss auch dazu sagen, wir haben, also ich habe noch zwei Kinder, also zwei Geschwister, mhm, und die war groß, mhm, und wir haben ein Kleinzimmer, mhm, also meine Eltern, mhm, und die war verschimmelt und naja, gehört das nicht zu der Periode und so weiter und so fort. Und meine Mama hat sich überlegt, den 21. Dezember 71 nicht zu klauen vom Krankenhaus. Aha, also wir müssen das mal ein bisschen erklären. Du warst ein ganz kleines Mädchen. Ganz, ganz, ganz klein. Du warst sehr krank. Ja, sehr krank. Du bist ins Krankenhaus gekommen und du bist dann ins Krankenhaus gekommen, weil du so krank warst. Ja, nach dem Geburt schon im Krankenhaus. Nach dem Geburt ins Krankenhaus. Du bist geboren am 21.09.71. Mhm. Mhm. Ja. Und dann wollte deine Mama dich aus dem Krankenhaus wieder zurückklauen? Ja, weil die Ärzte gesagt haben, ich hätte nicht mehr zu überleben. Nicht, also nicht mehr, mit die Ärzte, Moment, muss, nein, halt, ich muss über, sonst verstehen die Leute das nicht. Die Ärzte haben gesagt, dass du nicht mehr lange überleben würdest. Genau, mhm, sie hat gesagt, da besser als im Krankenhaus zu sterben, da besser nehme ich sie nach Hause. Mhm. Und sie war nicht eingeschlafen. So, und dann meine Mutti irgendwann in einer Nacht, in 21. Dezember, das weiß ich, von meiner Mom, hat mich geklaut. Aber so ganz verstehe ich das nicht, weil du gerade gesagt hast, dass du am 21. September geboren worden bist. Ja, und 29. Dezember. Ach, Dezember, Dezember, verstehe Dezember, ich. Dezember, ja. Ja, verstehe ich. Hat mich geklaut, ja. Vom Krankenhaus. Ja, und dann? Ja, und dann hat mich bei meiner Großtante im Keller versteckt. Ach. Ja, bis 73. Also 2 Jahre? Ja. Sie hat, ja, sie hat dich, das kleine Mädchen, dann 2 Jahre im Keller versteckt. Genau, 21. Dezember 1973 hat sie mich wieder, also das war ein Zufall, mein Vater war zu Hause und ist bei meiner Großtante uns besuchen und hat mich da gesehen und hat gefragt, meine Mutter, na wer ist sie? Ja, unsere Tochter. Na, da war mein Vater auch ein Schock. Valentina, du warst aber so sehr schwer krank. Sehr. Sehr. Und du bist schon alleine im Keller wieder gesund geworden? Ja, also mit unserer Familie hat es sehr, sehr große Mühe gegeben, um mich gesund zu machen. Mhm. Aber warum denn gerade im Keller? Du hättest doch dann auch da woanders... Ja, das war das Problem. Entweder, wenn ich überlebt hätte, hätte mich in ein Heim. Und das war meine Mutti nicht einverstanden. Mhm. Und noch das große Problem war, wenn mein Vater das gewusst hätte... Mhm. Also der Keller, um dich zu verstecken, ne? Das war der Sinn des Kellers. Oder was ich überlebt hätte in der Zeit. Mhm. In der Zeit hätte mein Vater, weiß ich nicht, Geld von der Stadt gekriegt. Ich verstehe. Ja, also, das ist ja eine ganz verrückte Geschichte. Die Mama klaut dich als kleines Mädchen aus dem Krankenhaus, obwohl du ganz krank bist, und versteckt dich in einem Keller 2 Jahre lang. Ja. Und du wirst von alleine quasi wieder gesund, oder man hilft von dir? Von alleine nicht, das kann ich nicht sagen. Also, das war mein Urgroßmutter, meine Großtante, meine Mutti da. Also, ich war nicht alleine. Aber die Keller war schon eingerichtet, wirklich so wie als Kinderzimmer oder weiß ich so. Ich kann mich gut erinnern, das war eine Tür, wo die Keller, wo die Wein und die Schnaps alles da war. Du kannst dich aber natürlich nicht an diesen Kellerraum mehr erinnern. Kann ich mich nicht, das ist richtig. Aber sag mir doch mal noch, was für eine Krankheit das überhaupt war, weswegen du ins Krankenhaus. Das war das Problem, ich hatte mit Lunge irgendwas zu tun und immer, wie da Kinder sind, Durchfall. Und immer egal, was ich gegessen oder getrunken habe, immer Durchfall gekriegt habe. Und die Ärzte haben gesagt, irgendwas in den Daumen nicht in Ordnung ist. Und die hat mich, warten Sie einen Moment, ich muss meine Mama fragen, wie heißt oder sie. Ich habe es auch schon grob verstanden. Die Leitung ist nämlich auch wieder nicht so doll. Das ist auch eine Handyleitung, vermute ich mal. Also in einem Keller bist du quasi dann die ersten Jahre wirklich aufgewachsen und ich will nicht sagen, der Keller hat ja Leben gerettet, aber du bist halt in einen Keller gekommen. Mein Mann sagt, ich bin ein Kellerkind. Ein Kellerkind. Ja. Danke für deinen Anruf und wünsche der Valentina alles Gute. Auf Wiederhören. Sie haben so viel Wecker. Nee, jetzt ist sie weg. 1.33 Uhr und 45 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34 und 49 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein eher ungewöhnliches Thema. Das Thema heißt Kellergeschichten. Und ich frage euch, was habt ihr in einem Keller schon so alles erlebt? An schönen, an traurigen oder vielleicht auch an gruseligen Sachen? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Jetzt habe ich in der Leitung die Cindy und Cindy ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Cindy. Ja, ich habe auch eine ganz komische Geschichte. Mhm. Und zwar bin ich von meinem Vater im Keller eingesperrt worden. Wie alt warst du? 12 bis 16 war das ungefähr. Mhm. Und auf jeden Fall hat er mich da abends eingesperrt und ich durfte dann auch meistens da die Nächte verbringen. Die ganze Nacht im Keller allein? Ja, doch. Und Licht ging zwar, aber das habe ich dann auch irgendwann zum Schlafen ausgemacht. Mhm. Wo hast du denn im Keller geschlafen? Ich hatte da so eine Art, wie nennt man das, Gartenstuhl, den man so zu einer Liege umbauen konnte. Mhm. Ja, und da habe ich dann drauf geschlafen, in der Decke ganz mich eingewickelt, damit es noch ein bisschen warm ist. Mhm. Und habe dann da die Nacht verbracht, bis ich morgen zur Schule durfte. Und warum hat dein Vater dich so oft, du sagst im Alter von 12 bis 16 Jahren, also 4 Jahre lang ging das? Ja, zwar nicht jede Nacht, aber auf aber immer Fall. Wieder mal? Ja, ja. Und warum hat er das getan? Ja, der hat, ich weiß nicht, also ich hatte mal vielleicht Hausaufgaben mal nicht gemacht zum Beispiel und ja, dann kam dann halt am nächsten Tag kam ein Brief von der Schule und dann war der dann ziemlich stinkig. Und also als Strafmaßnahme? Ja, doch. So. Ja, aber nicht immer, weil ich habe ja nicht, ich habe mal nicht gespült zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann wurde dann halt wieder die Tür geschlossen. Ne? Mhm. Er hat sie auch abgeschlossen? Ja, ja, sicher. Du warst eingeschlossen in diesem Kellerraum? Genau. Und er kam dann irgendwann morgens, hat die Tür aufgemacht? Ja. Was? Ja, die war dann halt, hat er dann irgendwann mal aufgemacht und dann wurde ich wach. Mhm. Weil den Wecker hatte ich ja auch. Mhm. Ja, und dann bin ich dann halt hoch, mich fertig gemacht zur Schule. Was hat denn deine Mutter gesagt dazu? Nee, meine Eltern sind geschieden. Und ach, du bist, Stiefmutter. Du bist bei dem Vater? Achso, die Stiefmutter war da. Ja, ja. Der war das egal, die hat das dann die, auch so... Die ist noch schlimmer. Aber ich meine, wenn man als junges Mädchen, als Kind, wenn man 12 ist, ist man ja noch Kind und als Jugendlicher, so wird das immer wieder miterlebt. Hast du nicht einen unglaublichen Hass und eine Aversion gegen deinen Vater entwickelt? Ja, es ist ja nicht das Einzige, was passiert ist. Das Komische ist ja, kann mich jeder jetzt für verrückt erklären oder so, er ist mein Vater und irgendwie habe ich ihn jetzt im Laufe der Zeit verziehen. Und gut, normalerweise kann man es nicht, aber jeder macht seine Fehler, ne? Es ist ja noch gar nicht so lange her. Du bist jetzt 19 Jahre alt, das ist gerade mal 3 Jahre. Wieso hat das denn dann mit 16 aufgehört? Bist du von zu Hause weggegangen oder wie kam das? Ich bin zu meiner Mutter gezogen dann und meine Mutter hat mich auch geschlagen und so und dann bin ich ins Kinderheim. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da die Zeit verbracht. Ich bin auch freiwillig hingegangen und habe dann die Zeit verbracht. Ins Kinderheim freiwillig gegangen? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dann sind Keller für dich ja wirklich übelst besetzt, ne? Ich habe keinen. Ich habe keinen Keller. Also, nee, möchte ich nicht. Hast du da nicht, also wenn man als 12-jähriges Mädchen im Keller eingesperrt wird, auch nicht tierisch Angst gehabt die erste Zeit? Ja, vor allem, da hat ja auch noch nachts solche, wir hatten so von Karnevalkostüme diese Leuchtgruselhandschuhe und die hat ja dann so geleuchtet und die dann da irgendwo hingelegt und ja nachts oder abends, wenn ich dann das Licht ausgemacht habe, habe ich erstmal angefangen zu heulen, weil ich dann auf einmal mich so erschrocken hatte und so und auch jedes Mal hat er mal an der Tür gerasselt oder wie man sagt, wie man das sagt. Gekratzt an der Tür? Gerüttelt, also gerüttelt. Dass man, also ich habe echt... Also das hat er auch noch gemacht, um dir extra Angst zu machen? Ja, ja, sicher. Was für ein böser Vater. Ja, der hat mich auch mal gedroht, mich zu vergewaltigen. Das hat er aber nicht gemacht. Nee, hat er nicht, um Gottes Willen. Also, du hast gesagt, du hast auch so in der Liege dann da geschlafen. War es nicht kalt auch? Oder hat er dir zumindest noch eine Decke mit runtergelegt? Nee, eine Decke hatte ich und ich hatte ja sozusagen mein Zimmer schon eingerichtet, da ich ja eh fast fünfmal die Woche da geschlafen habe. Und fünfmal die Woche musstest du nachts in den Keller? Ja, ich hatte dann diese Weihnachtsdekoration vom Fenster, die habe ich dann da angeschlossen, damit das auch ein bisschen hell ist, dass ich natürlich noch überhaupt was sehe. Und hast du das in dieser Zeit eigentlich irgendjemandem mal erzählt? Nee, in der Schule. Also ich hatte da so auch so eine Heizung, so eine kleine, und da habe ich mir mal die Zehen dran verbrannt und da war auch wirklich richtig bis aufs Fleisch. Auf jeden Fall bin ich dann in der Schule zu der Schulärztin hingegangen oder Schulschwester. Und habe ihr das gezeigt und dann sagt sie, um Gottes Willen, sind deine Eltern nicht mit dir zum Arzt gegangen und das noch versorgt oder so? Und habe ich gesagt, nö. Und ja gut, dann bin ich da auch sehr oft hingegangen. Also fast jeden Tag war ich da, weil da jemand war, der mit mir redete auch und so. Und die haben sich schon Gedanken gemacht und haben mich dann auch zum Schulpsychologen geschickt. Aber jetzt erklär mir mal, da sind heftige Sachen vorgefallen. Das Allerschlimmste ist Gott sei Dank nicht passiert, was du gerade angedeutet hast. Ja. Wie kommt es, dass du deinem Vater doch so relativ schnell verziehen hast können? Ja, schnell nicht. Also das habe ich jetzt, seit ich ausgezogen bin, vielleicht seitdem. Ich bin habe auch die Lehre abgebrochen, bin auch wieder nach Köln gezogen. Und hast du denn mit ihm mal da richtig offen drüber geredet, was wie schlimm? Nein, der blockt immer ab. So kann ich nicht. Und wenn du ihn heute triffst, ist er wie verhält er sich Kontakt dann? Kontakt ist eigentlich wenig da. Ich habe einen kleinen Sohn jetzt bekommen. Ich meine, wir haben uns mal gesehen im D&M-Markt. Da hatte ich noch einen ganz dicken Bauch. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, ich erinnere mich daran. Ja. Die Welt ist klein, wie lustig, ja. Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich jetzt mit meinem Freund zusammen bin, ist das eigentlich besser geworden. Und dann ruft er halt manchmal an, wie es dem Kleinen geht und so. Da sage ich gut und dann ist es, das war es auch schon wieder. Ne? Also die schlimme Zeit ist vorbei, Gott sei Dank. Und es ist Gott sei Dank nicht zum äußerst Schlimmsten gekommen. Aber das ist sicher etwas, was du immer in Erinnerung behalten wirst. Ne? Diese Nächte in dem Keller. Ja. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Domian. Jetzt habe ich den Lars hier. Lars ist 33, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Lars. Was ist dir im Keller passiert? Ja, nicht so bizarre Sachen wie den Anrufern vorher, obwohl ja, vielleicht andere bewerten das auch ganz anders. Na, erzähl. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Da passiert mir nicht, ist mir nicht irgendwann mal irgendwas passiert, sondern wie ich gerade schon deinem Redakteur vorher erzählt habe, finde ich mein Sex-Life irgendwie zu nahe, zu 100% im Keller statt. Dein Sexleben findet nahezu immer im Keller statt. Ja, ist übertrieben. Ist das so? Macht dich das an im Keller? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht bei uns hier im Keller oder hier in meiner Wohnung sondern? In Berlin im Keller, sondern in den Bars halt, wo ich die Typen kennenlerne. Ah, jetzt verstehe ich das. Du bist schwul. Ja, ja. Und du gehst in Kellergewölbe von Schwulen, von homosexuellen ja, Bars? Obwohl, da musste ich, ich meine, ich musste vorhin so lachen, als du halt das Thema nur genannt hattest. Ja. Ich habe da halt heute das erste, ich sehe deine Sendung sehr gern, mhm. und habe aber heute das erste Mal versucht, da anzurufen. Mhm. Und schon geklappt? Weil ich das, ja, ja. Das versuchen andere sofort. Jahrelang? Nö, sofort, ja. Mhm. Und weil du bei Harald Schmidt das Thema genannt hattest, da musste ich irgendwie so richtig lachen, da blieb mir fast der Bissen im Halse stecken. Ja, ihr habt alle Harald Schmidt gesehen, ich bin ja fasziniert. Ja, das sehe ich ganz gern halt. Gerade haben alle immer gesagt, auch im Radio schon, sie hätten das gesehen. Ja. Aber komm, lass uns mal über diese Sexkeller bei den Schwulen erzählen. Ja, ich meine, ich muss jetzt sagen, weil ich eben nur an meine Lieblingsbar denke, gut, da ist ein Keller, sonst sind das halt auch, ja... Nebenräume, Hinterräume, wie du es immer nennen willst, mhm. Darkrooms, ich meine, die sind ja gar nicht dunkel. Mhm. Ich mache es nie im Dunkeln. Ich sehe immer genau, wen ich vor mir habe. Mhm. Erzähl's doch mal genau. Also das sind Lokalitäten, das sind Bars. Mhm. Da kann man in den Keller gehen. Da sind Gewölbe unter Umständen. Ja. Was passiert denn genau dann in diesen? Ja, was soll ich sagen? Wie kann man sich das vorstellen? Sind da viele Männer, stehen die rum, laufen die ja, nackt? Ja, das ist halt, das muss man sich jetzt nicht sonderlich geheimnisvoll vorstellen. Du weißt es ja vielleicht selbst. Nein, ich weiß war nicht. Nein, ich muss sagen, ich war ein einziges Mal in meinem Leben in einem Darkroom und bin aber nach vielleicht waren es zwei Minuten laufen gegangen, weil das ist nicht mein Ding. Es ist wirklich ja, nicht mein Ding. Gut, ich meine, in Köln kenne ich halt auch die Läden alle. Ich war ja früher in Nordrhein-Westfalen. Aber du bist jetzt in Berlin. Ich bin jetzt in Berlin. So, in diesen Kellergewölben, in diesen Bars, passiert dann knallharter Sex. Ich muss das jetzt wissen von dir. Passiert knallharter Sex? Mehr oder minder. Mit Männern, die sich fremd sind, ne? Ja, eigentlich nicht. Also die sind alle noch immer hell genug dabei, die Räumlichkeit. Die Räumlichkeit, ich meine, aber du kennst die Männer ja nicht, ne? Doch, natürlich. Du kennst die? Ja, nein, ich kenne die nicht, aber ich sehe sie. Das meine ich jetzt. Du siehst sie, aber du bist nicht persönlich bekannt mit denen. Natürlich, ne? Das sind absolut Fremde. Absolut Fremde, ja genau. Klar. Man sieht sich dann so ein bisschen und treibt man es denn dann vor den anderen oder zieht man sich in ein spezielles Gewölbe zurück? Es ist mir ziemlich egal eigentlich, ob da jetzt andere dabei wären. Gut, das kann manchmal störend sein, wenn die anderen dann irgendwie da so eingreifen, wie soll ich es anders jetzt nennen? Also die da mitmachen wollen, Gruppensex-mäßig. Ja, das kann mich schon stören. Ich gehe dann also vorwiegend eigentlich... Dann, man beginnt gerade so mit irgendwelchen Aktivitäten. Mhm. Dabei beispielsweise ist man aber jetzt noch angezogen und dann nervt mich das aber irgendwie, das Ambiente. Und dann sage ich, komm, wir gehen hoch. Ach so. Und dann ist man da in irgendwelchen Toilettenkabinen oder so. Ach so, aber es findet alles im Bereich des Lokals statt. Du nimmst mal einen solchen Mann, den du da kennenlernst, mit nach Hause. Lass mich. Ach, ungern eigentlich. Mhm. Aber ich stelle es mir alles... Ein und Schmutz. Bitte? Nein, war nicht ganz so ernst gemeint. Du holst dir Schmutz nach Hause oder was? Nein, ich sage aus Spaß, dann tragen die mir noch irgendwie hier Staub rein oder so in die Wohnung und ich mache es auch eh nicht so gerne. Also ich habe ja wertvolle Sachen und so weiter. Mir, ich muss ja wirklich sagen, mir ist das ja fremd. Mir ist das ja fremd, in solchen Katakomben da irgendwie Sex haben zu müssen oder noch schlimmer in irgendwelchen Klokabinen, wo es stinkt und... das ist also absolut nicht... genau, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Lieblingsbar denke, da gibt es dann Klokabinen, wie du sie gerade beschreibst, wo ich nie reingehen würde. Die sind mir zu eng und irgendwie vielleicht unsauber. Ich gehe dann beispielsweise nur und warte dann noch eine Viertelstunde eventuell mit dem Typen, den ich dann kennenlerne, in eine bestimmte, die besonders sauber ist, oder was? Die was weiß ich, die seltsamerweise immer sauber ist, die im Winter immer gut geheizt ist, wo es immer sehr angenehm ist und so weiter. Lars, also ich würde nur in die gehen und nie in eine andere. Na gut, dann beruhigt mich das schon mal. Hast du denn auch, ich sag jetzt mal so, ganz normalen Sex zu Hause, im Bett, mit Zärtlichkeit und mit allem drum und dran? Oder ist das so eine Sucht für dich, dass du immer in diese seltsamen Dinge abtauchen musst? Und das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Also beispielsweise, ich habe mich von meinem letzten Freund ungefähr 96 getrennt, was sehr viele Bekannte von mir erstaunen würde. Die halten mich immer noch befreundet mit ihm. Mhm. gerade letztens noch erst eine recht bekannte Schauspielerin hier, die jetzt gerade sehr viel in den Medien ist, die sagte, als ich sie anrief, sie rief mich halt an, fragte nach und fragte dann, ja, nach dem und dem, nach meinem Freund. Ja, ja. Ich sag, oh ja, wir sind schon seit 4 Jahren nicht mehr zusammen. Was? Und ihr seid doch immer noch da. Na gut, das war nicht meine Frage. Meine Frage war ja... Das ist der Punkt. Ich bin immer noch irgendwie immer emotional sehr gebunden an ihn. Und also es gibt, du erlebst auch eine andere Sexualität als so die, ich sag mal, die schmutzige Sexualität im Keller. Ja. Ja, das wollte ich wissen. Ja. Auch ob die auch so sehr schmutzig ist, steht wirklich. Nein, das heißt ein bisschen despektierlich ausgedrückt. Also Keller, wenn ich das Wort Keller sage, geht bei Lars direkt die Zündschnur an, Sex. Ja, nur. Nur. Wie oft gehst du denn in diese Kellergewölbe? Ja, kann ich nicht sagen. Also immer, wenn ich geil bin, wahrscheinlich, ne? Nee, es kommt drauf an. Jetzt war ich 8 oder 10 Wochen irgendwie mehr oder minder verhindert durch viel Arbeit und Reisen und so weiter. Mhm. Oder was weiß also, ich, wenn ich also wenn es sich so ergibt. Irgendwie. Ja, und ja. Kann aber auch viermal die Woche sein. Mann. Ich danke für deinen Anruf. Du grüßt von mir diese berühmte Schauspielerin, mit der du offensichtlich bekannt bist. Und wünsche alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Ja, für dich auch, für deine Dankeschön. Sendung. Tschüss. Ciao. In Berlin fuhr ein Polizeiauto. Wisst ihr, was heute übrigens der größte Lacher der Nation war? Habe ich im Fernsehen gesehen. Da sagt Uli Hoeneß. Uli Hoeneß sagt, Zitat, noch nie ist einem Menschen so viel Unrecht angetan worden, wie mir Uli Hoeneß. Ist das nicht unglaublich? Das hat der Tod ernst heute gesagt. Ich habe es in den Nachrichten gesehen. Ilona, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Ilona. Ach ja, hallo Domian. Mein Lieblings-Domian, grüß dich. Jetzt sind wir dran, wir beiden. Das ist schön. Ich rufe im Übrigen auch aus Berlin an. Ach, heute sind die Berliner. Das ist ja toll. Und ich habe dich auch gesehen bei Schmidt und es war wieder mal klasse. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, aber jetzt zu dem Thema, das du gestern ja angekündigt hattest. Die Kellergeschichten. Ja, da ist mir sofort eingefallen, meine nicht so rühmliche Kindheit und Angst und Schmerz, wenn ich an Keller denke. Mhm. Was ist dir denn im Keller passiert und widerfahren? Also da fallen mir dreierlei Sachen ein und das ist alles so in dem Zeitraum passiert, wo ich meine, noch unter 10 Jahre alt gewesen zu sein. Und wir haben damals in einer Baracke gewohnt, eine Flüchtlingsbaracke, die war eigentlich innen sehr schön, aber von außen war es halt ein schäbiges Haus und der Keller ging direkt innen vom Flur aus nach unten und es war nur eine Holztür. Und es waren 12 Steintreppen, die so links um die Ecke rumgingen, dann in den Keller. Der war eigentlich ansonsten, wenn man das jetzt neutral betrachten würde, sehr, also trocken, nichts Feuchtes, nichts Gruseliges, hatte auch einen angenehmen Holzgeruch und so, aber meine Eltern waren nicht sehr gut zu mir. Und meine Mutter hat mich öfter mal ziemlich verdroschen mit dem Teppichklopfer. Und anschließend dann in den Keller gesperrt, hat mich runtergeschickt und da bleibst du jetzt, bis du ausgesponnen hast. Ich kann mich aber nicht erinnern, was ich Böses getan haben sollte, also überhaupt nicht. Hat sie dich dann in den dunklen Keller eingeschlossen? Ja, sie hat das Licht ausgemacht und hat also die Tür eingehakt. Das war so ein Häkchen, was man von außen zumachen konnte. Ich konnte also von alleine nicht wieder raus, musste warten, bis sie mich wieder rausgelassen hat. Da warst du, hast du gerade gesagt, wie alt ungefähr? Also unter 10 Jahre. Unter 10 Jahren, also ganz, ganz schlimm, ne? Für ein kleines Mädchen im dunklen Keller so eingesperrt zu werden. Ich wusste aber, dass wenn ich mich sehr groß strecke und da die 12 Stufen raufkrabble auf allen Vieren, dass ich das Licht erreichen würde. Das war dann ein innerlicher Kampf in mir, ob ich das machen soll, weil es ja so nah an der Tür war und sie hätte mich hören können. Und ich habe mich dann ab und zu mal doch überwunden und habe das Licht angedreht. Ich hatte dabei natürlich Angst, rückwärts wieder runterzufallen. Aber das war schon sehr, sehr schrecklich, weil ich mich da halt arg gefangen gefühlt habe und es war halt keiner da, der mir helfen konnte. Und meine Mutter war so jemand, der für mich eigentlich irgendwo heilig war, obwohl sie mich sehr misshandelt und teilweise auch missbraucht hat. So, also nicht jetzt, wie man sich das denkt. Aber also nicht so, sexuell missbraucht, nein, aber sie ist brutal mit dir umgegangen. Ja, ja, naja gut, sexuell missbraucht mit Blicken und Gesten und Worten, so, ja. Die Mutter? Ja. Sie hat mich auch einfach als kleines Kind in der Küche auf der Couch ausgebreitet, um mich auszuwaschen. Zum Beispiel, obwohl mein Bruder und mein Vater im Raum waren und ich habe mich fürchterlich geschämt. All so eine Sachen. Und das kam, also diese Kellergeschichte, das kam immer und immer wieder vor. Das kam immer und immer wenn wieder du was vor. Gemacht. Sie hatte so eine Phase, da ist das jede Woche mal vorgekommen. Ich habe wirklich gezittert, wie ich das Mädchen jetzt vor dem anderen Anrufer da gehört habe, wo der Vater sie eingesperrt hat. Da kamen mir auch so meine ganzen Schmerzen die ich dabei hatte, ja auch. Und das war ja nicht das Einzige, sondern sie hat mich ja noch quasi missbraucht, mit ihrer eigenen Angst umzugehen, wenn Gewitter war. Sie hatte selber fürchterliche Angst vor Gewitter. Und wenn das so war, egal ob es mitten in der Nacht oder am Tag war, dann hat sie mich aus dem Bett oder egal aus der Situation gerissen, mit in den Keller geschleppt, da eine Kerze angezündet, uns beide in eine Decke eingewickelt und dann musste ich mit ihr beten da, solange bis das Gewitter vorbei war. Und es war ja scheißegal, was ich dabei empfunden habe. Jetzt noch einmal ein Sprung aus dieser ganz frühen, schrecklichen Kindheitserinnerung in die Gegenwart oder so in die letzten 10 Jahre vielleicht. Mhm. Hast du deiner Mutter auch vergeben? Nee, niemals. Mhm. 1992 haben wir das letzte Mal telefoniert. Mhm. Und sie ist auch meiner Tochter irgendwie böse, die ist jetzt 20 und ich weiß nicht wieso und für mich ist die Frau gestorben. Ich könnte mir vorstellen, wenn man als Kind selbst so etwas erlebt hat, behandelt man die eigenen Kinder ganz anders. Ne? Aber völlig anders. Und du hast dein Kind wahrscheinlich nie, deine Tochter nie in den Keller eingesperrt. Um Gottes Willen, also es würde schon auch gar nicht funktionieren. Ich wohne im 17. Stock und da wäre der Keller ja unendlich weit weg, also auf gar keinen Fall. Also eine üble Erinnerung an den Keller. Ja, nicht nur dieses. Ich meine, ich bin auch mal rückwärts runtergefallen, weil mein blöder Vater zu doof war, das Ding da einzuhängen. Mhm. Ich habe mich an die angelehnte Tür so angelehnt und bin dann mit dem Hinterkopf die ganzen Stufen, die Steintreppe runtergefallen. Meine Mutter ist nicht imstande gewesen, einen Arzt zu holen oder sowas. Ich merke, wenn ich dran denke, den Schmerz im Kopf heute noch. Ja. Gut, dass die Zeiten vorbei sind, Ilona. Das sage ich dir. Gut, dass die vorbei sind. Mein lieber Mann, ja. Danke für deinen Anruf. Nichts zu danken. Ich wünsche dir alles Gute. So. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich am Telefon, wo auch sonst, Balduin, 54 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Balduin. Zum Thema Kellergeschichten, erzähl mal. Ja, also ich war Sommer 97 habe ich im Keller beim Entrümpeln einen Karton entdeckt. Mhm. Und dort in diesem Karton waren Fotos von meiner Frau, wie sie ja mit anderen Männern dort in eindeutigen Verrenkung geradezu. Also pornografische Fotos. Ja, es war eindeutig pornografisches Foto. Ich habe auch erst versucht, mir dann irgendwie einzureden, das wäre vielleicht irgendwie kunstvolle Fotos jetzt gewesen, aber es war schon sehr eindeutig. Und waren das Fotos aus der Jugend einer Frau oder so aus der Zeit, in der du das entdeckt hast? Die waren relativ aktuell. Aktuell. Also und die Männer kanntest du nicht darauf? Nein, die hatte ich nicht gesehen. Das waren auch ja relativ junge Männer sozusagen, die jetzt nicht so in das Alter von meiner Frau jetzt passen würden. Wie lange warst du? Du hast 97 entdeckt, hast du gerade gesagt. Wie lange warst du da? Wart ihr da schon verheiratet? Oh, jetzt muss ich überlegen. 97 waren wir. 15 Jahre waren wir verheiratet, ja. Wie ging es dann weiter? Du hast die Fotos gesehen und dann? Ja, dann habe ich überlegt, wie frage ich jetzt wie bringe ich das Thema wie spreche ich das an? Habe bisher also mit meiner Frau, ja, habe mich noch nicht getraut, mit ihr darüber. Das ist jetzt 3 Jahre her. Ja, ich habe irgendwie dann auch gedacht, bevor das jetzt, ich habe dann auch, wollte noch mal ein paar Tage später noch mal gucken, weil ich halt meinen Augen auch nicht getraut habe, aber dann war der Karton auch nicht mehr da, weil ich wollte ihn auch jetzt nicht, ich habe ihn halt da so stehen lassen, als wäre nichts gewesen. Achso, du hast nicht den Eindruck, dass sie gemerkt hat, dass du die entdeckt hast, die Fotos? Das weiß ich eben nicht, das ist halt momentan so ganz merkwürdig, weil... sie hat auf jeden Fall die Fotos weggenommen. Und du hast auch kein Beweismaterial, du hast nicht eins zur Seite geschafft oder so? Nein, ich habe den Karton halt mit diesen wieder so hingetan, wo er war. Und dann wollte ich halt 4 Tage später nochmal oder irgendwie die Woche später nochmal nachschauen und hab nichts mehr gefunden von dem Karton. Mensch, Balduin, und jetzt lebst du seit fast 3 Jahren mit diesem Wissen weiter in der Ehe und hast es nicht angesprochen. Ich habe es nicht angesprochen, weil das, ich bin also noch gar nicht darüber hinweggekommen, auch was auf den Fotos so dann im Detail zu sehen war. Und da ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt anfangen soll oder wie ich das jetzt. Hast du dich denn überhaupt danach mit deiner Frau noch ganz normal verhalten können? Hast du dich ihr gegenüber normal verhalten können? Ich wäre da völlig gehemmt wahrscheinlich und. Ich weiß, sie hat dann auch schon mal gefragt, ist was, du bist so, so neben dir oder sowas. Mhm. Das unmittelbar danach, dann kam wieder eine Zeit, wo ich mir dann nichts habe anmerken lassen oder das auch verdrängt habe. Warum sprichst du es denn nicht an? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Hör mal, Schatz, ich habe da Fotos gefunden, wo ich meine, was... Genau so musst du sagen. Nicht hör mal, Schatz, höre mal. Ich weiß den Vornamen nicht. Ich habe da Fotos vor 3 Jahren gefunden. Pornofotos, du mit anderen Männern. Was ist das? Ja, das sind auch andere Geschichten noch. Also nicht nur mit Männern. Das geht also querbeet, Mit Frauen auch? Ja, mit Frauen und Tieren teilweise. Tieren auch? Das ist... Also wenn das jetzt normale Aktfotos gewesen wären oder... Aber weil das musste ich ja doch in ein... Also wenn das ja so eine Dimension auch noch annimmt, dass das auch noch was Sodomistisches hat, musste ich das doch in einen ungeheuren Schock versetzt haben. Ja, das ist eben das Problem. Wenn sie jetzt mit irgendeinem Mann da gewesen wären, dann hätte ich vielleicht noch eher gefragt, hör mal, hast du mir noch was? Deswegen meine Frage... Wie kannst du denn mit dieser Frau noch zusammenleben, unbefangen, nachdem du das entdeckt hast? Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit ich das auch, ich habe dann auch schon überlegt, einfach mich aus dem Staube zu machen. Nur das. Ja, das ist aber auch recht feige, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade mit den Tieren ansprechen soll. Ist unglaublich. Hast du mit ihr, seitdem du diese Fotos entdeckt hast, noch mehr geschlafen? Ja, doch, also das... Geht das? Hat man denn nicht ständig diese schrecklichen Fotos dann vor Augen? Irgendwie habe ich das wahrscheinlich noch nicht so sortiert gekriegt im Kopf, dass das jetzt unmittelbar so zusammenhängt. Mhm. Also wahrscheinlich verdränge ich das so sehr, dass ich das irgendwie... Also ich will dir sagen, ich bin der hundertprozentigen Auffassung, dass du deine Frau darauf ansprechen musst. Ich merke ja auch, wie du das erzählst, wie nahe dir das geht. Und es ist mir fast unbegreiflich, dass du jetzt 3 Jahre damit hast leben können. Aber du hast natürlich Angst davor, ne? Ja, ich weiß ja nicht, ob sie das jetzt gemacht hat aus ihrer eigenen Lust heraus oder ob es nur... Deshalb ist das Gespräch so wichtig. Pass auf, Baldwin, die Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest gleich. Der soll dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben. Ja. Leg du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an.